Ich hinterfrage, meine ich, greife den Stift. Die Frage nach dem Sinn und wer bin ich eigentlich? Wohin geht mein Weg? Und wer stellt mein Gleis ein? So viele Fragen, ja, ich weiß, alles könnte so leicht sein. Gedanken kreisen durch meinen Kopf. Bin ich nur ein Clown, denn ich merk, dass er floppt. Welche Frau will nen Typ, der nur im Zimmer hockt? 32 nichts erreicht, Tütenbaum kiff immer noch. Ja, ich frag mich, warum zwischen der Freiheit und Einsamkeit nur so ein schmaler Grat ist. Ob das Schicksal unser Leben schreibt, alles nur Zufall ist, oder ob sich alles fügt zu seiner Zeit. Ich weiß es nicht, hab mehr als 1000 Fragen. Darf ich vom Leben überhaupt was erwarten? Darf ich Ansprüche stellen? Nein! Der Schmied meines Glücks bin ich ganz allein, okay, ich seh's ja ein. Wenn schon wieder alles schief läuft, wieder alles kacke ist, alles scheiße und ich wieder mal im Schatten sitz, dann nehm ich Blatt und einen Stift, pick mir nen Beat von Rabass, schreib nen Part, bis er sitzt. Wenn schon wieder alles schief läuft, wieder alles kacke ist, alles scheiße und ich wieder mal im Schatten sitz, dann nehm ich Blatt und einen Stift, pick mir nen Beat von Rabass, schreib nen Part, bis er sitzt. Die Seele schreit, findet wieder kein Lot, schwimmen in der Brühe, andere segeln im Boot. Ich lieg brach, doch die Regel gebot, wer sich nicht hinterfragt, der ist seelisch schon tot. Ich mach die Augen auf sie, Menschen wie Sklaven leben, wie sie Hass sehen und ihre rechten Arme heben sie, wie sie Krieg für den Straßengräben. Manchmal denk ich, Liebe ist ne Erfindung mit Fabelwesen. Ich zieh in Gedanken in die Ferne, ich will ihr weg, will mich verkriechen wie Zwerge. Ich will fliehen, will weit weg wie die Sterne. Die Gesellschaft ist kalt, mir fehlt menschliche Wärme. Hör in mein Inneres, wie diese Stimme spricht. Gib nicht auf, weil aufgeben kindisch ist. Geh deinen Weg und pflanz dein Glück. Und alles, was du gibst, kommt auch irgendwann zurück. Wenn schon wieder alles schief läuft, wieder alles kacke ist, alles scheiße und ich wieder mal im Schatten sitz, dann nehm ich Blatt und einen Stift, pick mir nen Beat von Rabass, schreib nen Part, bis er sitzt. Wenn schon wieder alles schief läuft, wieder alles kacke ist, alles scheiße und ich wieder mal im Schatten sitz, dann nehm ich Blatt und nen Stift, pick mir nen Beat von Rabass, schreib nen Part, bis er sitzt. Hör, wie sie sagt, hör nicht auf, dich zu finden. Dein Himmel klärt sich auf und die Wolken verschwinden. Sie sagt, bleib wer du bist, raff dich auf. Lauf, geh dein Weg, du hast alles, was du brauchst. Nein, duck dich nicht, nutz deine Chance. Komm, wach auf, stupf endlich aus dem Kokon. Sie sagt, duck dich nicht, sprinte durchs Feld. Keine Trippelschritte mehr, Koma, finde dich selbst. Oft verloren, fast verendet wie ein Bier. Hast den Weg oft geschafft, doch gekentert vom Bier. Denk nicht dran, nicht im Jetzt, nicht im Hier. Nimm dir Stift und Papier, weck den Kämpfer in dir. Nimm dir den Ball, stell dich nicht mehr ins Abseits. Greif dir die Scheißpille, schieß, es ist ganz leicht. Du hast ne Glanzzeit, mach es dir bewusst. An all dem Frust bist nur du schuld, doch jetzt ist Schluss. Wenn schon wieder alles schief läuft, wieder alles kacke ist, alles scheiße und ich wieder mal im Schatten sitz, dann nehm ich Blatt und nen Stift, pick mir nen Beat von Rabass, schreib nen Part, bis er sitzt. Wenn schon wieder alles schief läuft, wieder alles kacke ist, alles scheiße und ich wieder mal im Schatten sitz, dann nehm ich Blatt und nen Stift, pick mir nen Beat von Rabass, schreib nen Part, bis er sitzt.